Artikel 39. Es ist dem Staat und all seinen Gliedern, Gebietskörperschaften und Institutionen verboten, sich zu verschulden. Die Verschuldungsobergrenze liegt bei null. Schuldverträge, die nach Inkrafttreten dieser Verfassung geschlossen werden, sind von Anfang an nichtig und verpflichten den Bürger oder den Staat nicht zur Rückzahlung. Kauft der Staat Waren oder Dienstleistungen ein, so hat er sie unmittelbar bei Erhalt zu bezahlen. Er darf auch keinen Lieferantenkredit oder Zahlungsziele in Anspruch nehmen. Währungswettbewerb und Goldstandard. Wenige Dinge haben sich in der Vergangenheit, und die aktuelle Entwicklung bestätigt dies einmal mehr, verheerender für den Wohlstand und den Erfolg einer Gesellschaft ausgewirkt als ein schlechtes Geldsystem. Es gibt dabei im Grunde nur zwei Geldsysteme, den Goldstandard und das nicht nachhaltige Fiatgeld, welches im Laufe weniger Jahrzehnte bezüglich seiner Kaufkraft seinem intrinsischen Wert entgegenstrebt, der Null beträgt. Der Staat erweist sich dabei ein ums andere Mal als im besten Falle inkompetent, im regelmäßigen Falle als Trickbetrüger am Vermögen seiner Bürger. Das Geldsystem als Grundlage des freien Tausches und damit der Preisbildung versorgt die Bürger und Unternehmen mit den Preisinformationen, die für das Funktionieren einer freien Marktwirtschaft unverzichtbar sind. Wenn das Geldsystem entgleist, so folgt ihm die gesamte Wirtschaft und im Anschluss daran die gesamte Gesellschaft. Es ist daher imperativ, dass das Land das beste Geldsystem hat, das möglich ist. Das ist nach 5000-jähriger Erfahrung der Goldstandard. Zugleich ist es aber so, dass man auch diesen Standard unterschiedlich gut und resilient organisieren kann. Der Goldstandard des Deutschen Kaiserreiches war eine Schönwetterinstitution. Bei Kriegsausbruch wurde er kassiert, weil der Staat die Macht dazu hatte. Schon zuvor war er durch die nur noch fraktionelle Deckung ausgehöhlt worden. Daher muss der Staat zum Goldstandard verpflichtet und zugleich dem kalten Wind des Wettbewerbs auch in der Frage des Geldes ausgesetzt werden. Last not least ist es für den Schutz der Privatsphäre von größter Bedeutung, dass der Bürger auch künftig über Bargeld verfügt, dessen Verwendbarkeit nicht durch Scheinargumente wie Geldwäsche eingeschränkt werden darf. Deshalb meine Vorschläge zum Thema Währungsordnung und Goldstandard. Artikel 40. Der Staat darf staatliches Geld nur im Wettbewerb mit privaten Anbietern zur Verfügung stellen. Artikel 41. Staatliches Geld muss zu 100% durch Gold oder Silber gedeckt sein und eine unbedingte, unwiderrufliche Umtauschberechtigung des Inhabers eines Geldscheins in das ihm unterlegte Edelmetall beinhalten. Eine nur fraktionelle Deckung ist verboten. Artikel 41a. Es ist dem Staat unter allen Umständen untersagt, die Umtauschverpflichtung auf staatliches Geld in Gold oder Silber einzuschränken, zu verwässern, aufzuheben, zu verzögern oder in irgendeiner Weise zu behindern. Dies gilt auch im Kriegsfall. Artikel 41b. Es ist dem Staat untersagt, den Besitz von Edelmetallen durch den Bürger zu behindern, einzuschränken oder zu verbieten. Er darf den Erwerb und Verkauf von Gold und Silber, Fremdwährungen, Kryptowährungen, Devisen, Anleihen, Anteilsscheinen und anderen verbrieften Vermögenswerten weder direkt noch indirekt besteuern.